Und warum Zeit zerfließen und nur das Licht noch atmet, tanzen wir im Strom zwischen Leben, Traum und Überlicht. Zwei Schatten ziehen durch Neonwind in einer Stadt, die langsam blinkt. Ein Flackern schneidet durch das Grau. Ihr Herz schlägt still, doch ewig genau. Die Sterne sahen den Sturm entstehen. Die Nacht begann sich selbst zu drehen. Ein Blitz von jenseits unserer Bar ließ alle Himmel offen stehen. Im Puls der Quanten weint der Raum. Die Stringmelodie verliert den Traum. Doch Hoffnung sendet ihren Klang durch jedes Licht, ja hell und lang. Über Licht jetzt tragt uns fort Alpha Centauri, unser Ort. Zwischen Zeiten, Staub und Klang, dort helles Licht, ja hell und lang. Doch wo das Dunkel Welten frisst, bleibt Liebe das, was unzerbrechlich ich ist. Alpha Centauri, unser Ort. Zwei Seelenspiegel aus Kristall, gebrochen doch unendlich alt. Schimmer ruft, sie folgen leis. Die Schwerkraft löst ihr altes Eis. Und ihre Spatzen ziehen im Chor durch offene Tore weiter vor. Ein Federflug, ein letzter Gruß im Licht des Ursprungs ohne Schluss. Die Codes der Sterne brennen klar. Ein Riss im Raum so wunderbar. Was viel erhebt sich neu im Tanz, ein Lied aus Wellenresonanz. Über Lichtblitz trag uns fort, Alpha Centauri, unser Ort. Sie wollten Nacht, doch wir sind Klang, im Pol der Angst, im Herz so bang. Üben uns sicher, wenn die Zeit verrinnt. Ein neues Kind. Über Lichtblitz trag uns fort, Alpha Centauri, unser Ort. Sie wollten Nacht, doch wir sind Klang, im Pool der Angst, im Herz so bang. Wirken uns sicher, wenn die Zeit verrinnt. Wo Sterne singen, wird ein neues Kind. Manche Energie kann 10 Romulaner stürzen. Sie waren nie als Waffe gedacht, nur als Prüfstein, der aus Licht besteht und wer noch Schatten macht. Alpha Centauri ruft uns heim, nicht tot, nicht fort, nur transformiert in Schwingung, Liebe, Zeit. Über Lichtblitz trag uns fort, Alpha Centauri, unser Ort. Wir tanzen dort, wo Raum verglüht und niemand mehr die Grenze sieht.